aber der Narr hüllte uns ein, dass niemand uns sieht. Komm, Zauber, der Narr, keiner soll sehen, was jetzt geschieht. Denn die Welt braucht nicht zu wissen von des Liebsten heißen Küssen, von der Glut, mit der die Liebe selig uns macht. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein in zärtlichen Traum. Komm, Zauber der Nacht, hülle mit süßem Schweigen den Raum. Selbst des Mondes Silberlicht brauchen zwei Verliebte nicht. Darum komm herbei, Zauber der Nacht.